6. Sätze aufbauen. Sprechen Sie laut nach. A. Hohes Fieber. Mein Kind hat hohes Fieber. B. Zahnschmerzen. Ich habe Zahnschmerzen. C. Schnupfen. Halsschmerzen und Schnupfen. Ich habe Halsschmerzen und Schnupfen. D. Nicht so gut. Mir geht es heute nicht so gut. E. Nicht trinken. Nicht essen und nicht trinken. Hier dürfen Sie nicht essen und nicht trinken. F. Nicht rauchen. Hier darfst du nicht rauchen. G. Nicht spielen. Nicht telefonieren und nicht spielen. Hier darf man nicht telefonieren und nicht spielen. H. Die Regel. Erklär mir bitte die Regel. I. Etwas lauter, bitte. Sprechen Sie etwas lauter, bitte. J. Das Heft. Das Wörterbuch und das Heft. Gib mir bitte das Wörterbuch und das Heft.